Das haben die drei Kapitel aus der Kinderstube von Kleinen, die nach 5 oder 6 Jahren, nachdem sie durch diese Mühle durchgegangen sind, jetzt komme ich zu meinem letzten hier in den Kapitelchen, die Schule zum ersten Mal betreten. Die Eltern haben so mit Ach und Krach wichtige Voraussetzungen für die Beschulung hergestellt, die Körperfunktionen sind im Griff, die Sprache so weit entwickelt, dass man nach Uhrzeit und Bushaltestelle fragen kann. Man weiß vor allen Dingen die wichtigen Grundsätze des Lebens schon, dass man einer Autorität gehorsam schuldet, dass man Meinung und Meinung unterscheiden kann. Jetzt kommen die Schulen. Und was tut die Schule? Die Schule bringt nicht einfach mehr von selben hinzu zur Erziehung. Die Schule ist nicht die Prolongation der elterlichen Erziehung, die das bereits erreichte Wissen und Können erweitert. Schule ist etwas grundsätzlich anderes. In der schulischen Erziehung wird zum ersten Mal ernst gemacht mit der Selektion, die über den Lebensweg der Kinder entscheidet. An der Schule, am Zeugnis, am Abschluss entscheidet sich wirklich, wer noch die Möglichkeit hat, Professor zu werden und wer dann doch lieber bei der Müllmacht vorbleibt. Das ist so in dieser Gesellschaft amtlich geregelt und muss schon deswegen den Eltern aus der Hand genommen werden, weil welches Elternpaar sein Kind liebt, entdeckt er ausgerechnet in einer Hilfsarbeiterstelle oder in einer Putzfrauenstelle den Karriereweg für sein Kind, damit auch keiner sein Kind freiwillig hinschickt. Das muss amtlich per Zeugnis verbindlich gemacht werden. Und es wird es auch. Und das ist auch der Grund dafür, warum die Schule den Ruf hat, dass mit ihr der Ernst des Lebens beginnt. In einer Hinsicht ist die Redeweise absurd. Denn was das Kind in seinen 5, 6 Jahren vorschulischer Erziehung in der Familie erlebt hat, war ja nicht unernst. Das war ja nicht Spiel. Da gab es ja auch Tränen und harte Auseinandersetzungen mit den Eltern. Das war nicht das Gegenteil von Ernst. Aber der Ernst, der der Schule wohnt und ihr diesen Namen einträgt, ist die Verbindlichkeit einer Selektion, die wirklich etwas über den Lebensweg der kleinen Menschen entscheidet. Dieselben kleinen Menschen, die 2 Kapitel vorher bei mir die Eltern gelöchert und genervt haben mit ihren Warum-Fragen, absolut wissensdurstige Gesellen, die wissen nach 1, 2 Schuljahren, dass Lernen keine Lust, sondern eine Plage ist. Das liegt ganz gewiss im Lernen. Da waren sie ja vor 2, 3 Jahren selber scharf darauf, über viele Fragen neue Einsichten zu finden. Am schulischen Lernen liegt es sehr wohl. Da werden nämlich die kleinen Menschen in eine Schulklasse gesteckt, wo unter dem Diktat der Zeit gelernt wird. Das ist vom Standpunkt einer Wissensvermittlung, ginge es um sie und nur um sie nach Vater Absurd. Es steht doch nicht in Buchrechnung auf die Stirn geschrieben, dass man sie in 3 oder 6 Monaten beherrscht. Und es steht auch den Menschen nicht auf die Stirn geschrieben, dass sie das alle gleich schnell können. Der eine hat mehr, der andere weniger Schwierigkeiten. Alle unter denselben Zeittakt zu stellen, ist deswegen die schulische Methode, Wissensunterschiede zu erzeugen in der Wissensvermittlung. Es ist klar, dass daraus Leute mit mehr oder weniger Verständnis der Sache hervorgehen. Zumal dann, wenn sie auch noch aus unterschiedlich vorgebildeten Elternhäusern kommen. Es ist doch klar, dass die Kinder von Hartz-IV-Empfängern mit weniger Vorwissen in die Schule geschult werden, als die Tochter des Zahnarztes. Sie kann vielleicht schon schreiben oder ein bisschen rechnen. Es werden also diese Unterschiede hergestellt, einfach dadurch, dass das Lernen unter dasselbe Zeitmaß gestellt wird. Dann, bei Prüfungen, Klassenarbeiten, werden diese Unterschiede ermittelt, Wissenslücken werden dingfest gemacht. Aber nicht um sie zu schließen, sondern um sie zu sanktionieren mit Noten. Dies oder jenes nicht zu können, heißt 5. Wer 2 Fünfen hat, bleibt sitzen. Wer das zweimal macht, fliegt von der Anstalt. Das ist Selektion, die in diesen Anstalten bezweckt ist. Und weil das der Zweck ist, ist es Produkt dieser Art von Lernen. Dass beim Kind Lernwille wie Lernunlust gleichermaßen vorhanden sind. Beides. Der Wille, weil alle Erfolgschancen im Leben an diesem verdammten Zeugnis hängen. Und der Unwille, weil man mit der Note zu einem Interesse erpresst wird und einen Erfolg anstreben soll, von dem gleichzeitig klar ist, dass er nicht bei allen eintreten soll. Es soll Sieger und Verlierer geben. Das ist die erste praktische, wirkliche Konkurrenz, in der die Eltern ihre Kinder entlassen, auf die sie sie vorbereiten und die sie betreuen. Und deren Ergebnisse und Fortschritte sie mit denkbar falschen Urteilen bedenken. Wenn die Kinder mit schlechten Noten heimkommen, dann sagen zum Beispiel Eltern, ja, wenn du so faul bist, musst du dich nicht wundern über das schlechte Zeugnis. Sind sie wohlmeinend gegenüber dem Kind, sagen sie, ja, wenn die Schule mit so großen Klassen operiert, ist doch klar, dass die Kinder nicht alles mitbekommen können. Zu große Klassen, zu wenig Lehrer. Sie kritisieren angebliche Missstände an einer Schule, bessere Personalausstattung, mehr Personal, ohne jemals den Zweck dieser Schule anzugreifen, dass Auslese betrieben wird. Das ist eine gewollte Verteilung von Menschen mittels einer Bildungshierarchie auf hierarchische Positionen der Gesellschaft ist. Auslese würden sie nie kritisieren. Aber ihr Kind von den Wirkungen der Auslese ausnehmen wollen, es davon schützen wollen, das möchte ich gern. Aber eine Rechnung, die nie für alle aufgehen kann. Zum Schluss. Was leistet die Erziehung im Kapitalismus? Was ist ihre Leistung, ihre wirkliche und ihre erhoffte? Die Leistung würde ich in folgendem ansiedeln. Die Erziehung ist praktische und geistige Zurichtung des Nachwuchses für diese Welt der Konkurrenz in Schule und Wirtschaft. Da werden dosierte Wissenselemente, Fertigkeiten und Einstellungen weitergereicht. Das tut diese Erziehung. Für diese Gesellschaft und nur für sie ist sie tätig und bringt dafür die versammelte Unvernunft auf, die ich in meinem Streifzug angedeutet habe. Was entscheidet sich an dieser Erziehung, von der ja die Eltern meinen, wenn sie gut gediegen ausfällt, dann ist mein Kind auf der Seite der Sieger. Was entscheidet sich am Lebensweg der Menschen, die man so mit Aufwand und Fleiß erzieht? Auf der einen Seite, dass sie dieses Rüstzeug haben, auf der anderen Seite nichts. 50.000 Leute werden von der Citibank rausgeschmissen, so eben. BMW schickt Leute nach Hause. Es werden Leute im Stundentakt in immer größer werdenden Zahlen gekündigt. Die haben über Nacht nicht verlernt, was sie beim Abitur wussten. Die haben nicht an Können oder Willen eingebüßt. Sie werden einfach nicht gebraucht von dieser Wirtschaft, die Gebrauch macht von Arbeitskräften, aber nur, wenn sie sich für den Gewinn lohnen. Von dieser Niederlage fällt einem einfach gar nichts, weil die Entscheidungshoheit in der zwecksetzenden Instanz liegt. Der Bedarf des Kapitals entscheidet, wer, wozu, wie lange gebraucht wird. Ist dieser Bedarf neu bestimmt oder fällt er zusammen? Dann werden eben immer mehr Menschen so nicht mehr gebraucht oder gar nicht mehr gebraucht. Dann sind sie Verlierer, mit und ohne Abi. Idee-Ingenieure, die haben sich jahrelang vorbereitet im Informatikstudium auf die aufsteigende IT-Branche. Die sind jetzt Taxifahrer. Die werden gar nicht mehr verlangt. SAP zum Beispiel geht lieber nach Bangalore, nach Indien, da kriegt man viel billigere Kriterien hingehört. Das ist das eine. Den wirklichen Erfolg, den Eltern meinen, durch die Erziehung, die Wissenselemente und Fertigkeiten festlegen zu können, das stellt sich gar nicht ein. Bestenfalls hält als Ausrüstung, die sie ihren Kindern mit auf den Weg geben, die bejahende Einstellung zur Konkurrenz, wenn schon nicht der Erfolg gewinnt. Die bejahende Einstellung über dieses ganze System der Unvernunft zu denken, letztlich hat es seine Richtigkeit. Ja, die können auch Leute noch beherzigen, die so eben unter die Räder kommen. Die sagen dann zum Beispiel, ja, so ein Missmanagement, nur deswegen werden wir entlassen, mieten den Nagel streifen, verjuxen an den Börsen unser aller Vermögen. Wie erklären es zu einem vermeidbaren Unfall, was zu einer Notwendigkeit des Systems gehört? Das ist eine bejahende Stellung zu eben der Welt, in der sie sich bewähren wollen und deren Opfer sie soeben. Nur, nichts von solchen Einstellungen und Urteilen kommt ohne den Willen und das Bewusstsein des Zöglings, des Erzogenen zustande. Vorgaben aus der Erziehung, Urteile muss man sich immer noch zu eigen machen. Die nimmt man nicht mit der Muttermilch quasi in einer Stück Natur in sich auf. Und darauf sollte auch der Veranstaltungstitel reden. Kampf und freiwillige Fügsamkeit. Das, wozu die Kinder gebracht werden sollen, wie sie geformt werden sollen, das gelingt nicht wie in einem natürlichen Dressurakt, sondern bedarf des Willens und des Geistes des Erzogenen. Erzieher stehen als allererste auf dem Standpunkt, dass es anders ist. Die haben das Ideal, die Erziehung sei eine formende Determination der Menschen, die dann über ihren Erfolg entscheidet. Das gibt es auf volkstümliche Weise in solchen Sentenzen, die jeder kennt. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder meine Erziehung hat mich geprägt. Es gibt aber auch Widerlegungen. Als Witz, wenn der Kleine sagt, Mutti, ich bin das Kind, vor dem du mich immer gewarnt hast. Und jeder weiß, dass er heute vielleicht ganz anders denkt, als seine Erzieher es von ihm gewünscht haben. Man liegt ja auch in vielen Fragen über Kreuz, sodass man aus einer Erfahrung heraus sagen kann, ja, dieses Begehren, Erziehung möge wie eine determinierende Kraft wirken, die stimmt nicht. Und jeder, der hier in einer, sagen wir mal, linken Gesinnung antritt, um so einem Vortrag zuzuhören, der ist eigentlich eine Widerlegung dieser Theorie. Denn er ist gewiss nicht ein Vertreter des Holzes, das seine Eltern schützen wollen. In der Mehrzahl der Fälle, glaube ich, jedenfalls verhält es sich so. Es gibt auch Menschen, die sagen das in kritischer Absicht über sich. Die sagen, ich würde gern, aber ich kann aus meiner Haut nicht raus. Die Welt könnte durchaus besser sein, wenn man die Kinder zu kritischen und umweltbewussten Menschen erziehen würde. Aber ich kann aus meiner Haut nicht mehr raus. Der erste Satz ist immer eine Lüge. Jeder, der heute Abend ein Argument gehört hat, das ihn überzeugt hat, der kann es ergreifen und zu seinem eigenen machen und damit nach Hause gehen. Und jeder, der eines gehört hat, das er nicht haben will, das er nicht richtig findet, der kann es von sich fernhalten und muss es nicht akzeptieren. Aber beides ist seine Entscheidung.